Die koreanischen Wissenschaftler haben jüngst ein neues Mineral des Infektionsmittel, das auf einheimischer Technik und Ressourcen beruht, entwickelt. Das bereits in der Landwirtschaft breit eingeführte Mittel enthält Dutzende Arten Mineralien, die die Desinfektion und das Wachstum der Kulturpflanzen beschleunigt. So funktioniert es in zwei Hinsichten, und zwar Pflanzenschutz und Düngung, anders als die bisherigen Agrochemikalien und Düngemittel, die allgemein nur eine Funktion ausübten. Das neue Produkt ist sehr praktisch, denn der Produktionsprozess ist einfach und die Produktionsbasen können sich den Orten des Rohstoffvorrats und des Produktenverbrauchs nähern.